sehr früh am Bauen, denn der Hass auf die Welt weckt mich auf. Ein seltsamer Traum über Geld, über Frauen, über Clowns, die mir sagen, das Talent bringt mich raus. Doch der Weg aus dem Chaos, der ist längst schon verbaut. Sound aus dem Ghetto bleibt Geld über Frauen, denn die Welt kann man kaufen, ich nehm was ich brauch. Deswegen paff ich Rauch und sag fick das System, doch bin fest in sein Clown. Das System hat mich auch, ein System, das seine eigenen Regeln missbraucht. Doch ich leb nun mal hier, also leb ich es aus. Der Weg ist nicht leicht, doch ich nehm es in Kauf. Bewege mich leise, denn Geld redet laut, pass auf. Denn hier sind die Leute morgens schon drauf. Egal ob Deutsche oder Jungs mit Migrationshintergrund. Sag mir, riechst du diesen tropischen Duft? Neben Hayes liegt hier ne Riesenmenge Koks in der Luft. Die Sirenen dröhnen laut, doch es geht. Meine Gegend leuchtet blau und sie weht. Wir bleiben high von dem Scheiß, den wir drehen. Jeden Tag auf der Jagd und wir bleiben nicht stehen. Ich bringe euch den Sound, der euch fehlt. MPC, ich schau, zerspaut auf SP. Wir werden krank von dem Scheiß, den wir sehen. Jeden Tag auf der Jagd, doch wir bleiben nicht stehen. Das ist kleingemachtes Hase ins Zigarrenblatt gehüllt. Der dann im Mann ist prall gefüllt, der Tabak liegt im Müll. Früh morgens schon am Rauchen, also baue ich lang und dünn. Und es entstehen so Gemälde ohne Leinwand und Acryl. Lieber schreib ich mit nem Füller und lieber guck ich dumm anstatt mit Hundeblick, weil ohnehin die Zukunft viel zu dunkel ist. Vieles ist ungewiss, viele sind verstummt und ihren Ziel aus, aber unbefristet rum in dieser Unterschicht. Kopf im Bauch gehoben, weil man Jungs wie uns nicht unterkriegt. In einer Stadt, in der es mehr Pushers als es Kunden gibt. Und wenn die Bullen mit ihren Hunden kommen, bunker dich. Denn dann erfährst du erst, wer Bruder und wer Kumpel ist. Nur für eine Unterschrift, Ratte, was ist los? Jede Stadt ist voller Kanaks, ihre Tasche voller Koks. Groß, wer's wie eine Fatze, sie hat man los, spray in Osch. Und quart und dreh, was du, Bratte, zähl ihn an. Ich bin Hayes. Die Sirenen dröhnen laut, doch es geht. Meine Gegend leuchtet blau und sie weht. Wir bleiben high von dem Scheiß, den wir drehen. Jeden Tag auf der Jagd und wir bleiben nicht stehen. Ich bringe euch den Sound, der euch fehlt. MPC, ich schau, zerspaut auf SP. Wir werden krank von dem Scheiß, den wir sehen. Jeden Tag auf der Jagd, doch wir bleiben nicht stehen. Die Sirenen dröhnen laut, doch es geht.